Man sagt, du bist oft ganz allein, lässt niemand in dein Herz hinein. Doch heimlich suchst du doch dein Glück, schaust ab und zu mir zurück. Tief bis in die Nacht sahen wir dem Mond entgegen, ein Sternenmeer voll Liebe über uns. Heute Nacht.